Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die ungläubig sind, zu denjenigen, die glauben, welcher der beiden Gruppen hat nun eine bessere Stellung und eine schönere Gesellschaft?